Kinder auf dem Weg, die meinen Weg begleiteten, sind nicht die einzigen, die man heute einfach nicht mehr findet. Einer nach dem anderen verschwindet schnell, nur der feste Kern, er bleibt bestehen. Ich habe Liebe für die Hund, ich habe Hass für die Welt und mein Kopf, er geht kaputt. Bau mir meine eigene Selbst, ein paar wenige der Charaktere, die ich heute noch vermisse, so wie AC Evil Moore. Viel zu viel Geld ging verloren, als sie das Studio ausraubten und die Arbeit von Jahren, sie war mit einmal wert. Der Kredit für das Equipment musste dennoch bezahlt werden. Viel zu viele Rückschläge und ständiges Entbehren für brotlose Kunst. Ihr wollt mir erzählen, ihr seid echter Untergrund. Du bist höchst mit Fuß, wäre du nicht so, als ob es uns gut geht. Sicher ist nur, dass ich von dieser Musik nicht gut lebe. Yeah, diese Musik, sie ist mein Berg. Für mich ein ganz spezieller Berg. Und ich gebe sie seit Jahren und sie nehmen, ohne zu wissen, wie viel es kostet, alles aufzugeben. Diese Musik, sie ist mein Berg. Für mich ein ganz spezieller Berg. Und ich gebe sie seit Jahren und sie nehmen, ohne zu wissen, wie viel es kostet, alles aufzugeben. Echte Arzt zählt man ab an einer Hand, auf die wenigen, auf die man sich verlassen kann. Und der Rest, er kann sich ficken. Unsere Struktur ist von außen nicht zu durchblicken. Kriminalität ist sicher nicht das, was ich lebe. Ich habe mehr Respekt vor den Eltern deiner Eltern, die mit ehrlicher Arbeit noch ihr Brot verdienen. Und nichts hab ich übrig für all diese Subjekte, die im Internet damit rumprallen, wie sie illegales Geld verdienen oder Menschen abziehen. Ich spuck in eure Fressen, denn ihr seid gemein, wenn ich davon rappe, Menschen abzustechen. Gut oder böse, nur die mich kennen, wissen, wer ich wirklich bin. Mein Sinn für Gerechtigkeit ist sehr stark.